Расскажите, чем известен Санкт-Мориц? Sankt Moritz. Sankt Moritz ist einer der bekanntesten Ferienorte der Welt. Schick, elegant und exklusiv, mit einem sehr kosmopolitischen Ambiente, liegt er auf 1846 Meter über dem Meer inmitten der oberen Gardiner Seenlandschaft. Das trockene, prickelnde Champagnerklima ist legendär und die berühmte St. Moritzer Sonne scheint durchschnittlich an 322 Tagen im Jahr. Dank der romanischen Sprache, der Nähe Italiens und der mehrheitlich deutschsprachigen Ortsbevölkerung stoßen in St. Moritz drei Kulturbereiche zusammen. Der Ort verdankt seine Bedeutung ursprünglich seinen Heilquellen, die seit gut 3000 Jahren bekannt sind. St. Moritz war der Geburtsort des alpinen Wintertourismus 1864 und Sports 1884, Schauplatz von zwei Olympischen Winterspielen 1928 und 1948, sowie zahlreichen Ski- und Bob-Weltmeisterschaften. Die Sommersaison ist zwar etwas weniger glamourös, zieht jedoch sogar noch mehr Besucher aus aller Welt an als der Winter. Das ganze Jahr über ist St. Moritz Garant für außergewöhnliche Freizeit- und Sportangebote, kulturelle Highlights, abwechslungsreiche Shoppingmöglichkeiten und Events von Weltformat. Der Name St. Moritz ist heute so gefragt, dass er als Marke eingetragen und international geschützt worden ist. Die Marke St. Moritz steht als Qualitätsmarke weltweit für Stil, Eleganz und Klasse.